Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Ich bin wie immer der Stefan. Ich bin der Jürgen. Und der Doc. Ach, da werde ich mich nie gewöhnen. heute reden wir über Thor. Erinnert ihr euch noch, wie ihr Thor zum allerersten Mal gesehen oder wie ihr davon zum allerersten Mal gehört habt? Ja. Von Thor im Allgemeinen? Wie? Woher? Als bekannt wurde, wann er ins Kino kommt. Hey, es kommt Thor. Okay, guck ich. Bei dir, Jürgen? Wir waren bei, es war Iron Man 2, wo der Hammer der Post-Credit-Scene war, ne? Und ja. Ich war mit einem Kumpel im Kino, wir haben den halt angeguckt. Und dann sehen wir den Hammer und der, oh, mein Kumpel so durchs ganze Kino. Ah, Thor! Das ganze Kino guckt ihn so an, weil keiner konnte mit dem Scheiß Hammer was anfangen. Und der brüllt halt durchs ganze Kino. Also es war großartig. Ich habe zum ersten Mal davon gehört in der alten, vergessenen Spielezeitschrift PC Action. Da gab es einen Artikel drüber in der Filmsparte mit einem Screenshot von den Produktionen, von der Produktion, wo halt alles in grün war, weil sie halt sehr viel CGI benutzt haben. Und drunter geschrieben, der Film wird absoluter Müll. Weil alles CGI, die benutzten zwei Schauspieler in der Hauptrolle, die kein Mensch kennt. Chris Hemsworth und Tom Hiddleston. Und Tom Hiddleston, die kein Schwein kennt. Das Ding wird absolute Katastrophe. Ich habe den damals, das war mein erster Marvel im Kino. Tatsächlich. Und das war auch mein erster Marvel-Film. Thor. Das war mein erster Marvel-Film, mein erster Marvel im Kino. Da habe ich damals mit Tobi, seinem Bruder, den habe ich dazu gebracht, dass wir mit mir ins Kino geht. Da habe ich gesagt, komm, hier, du magst das so nordische Mythologie und so ein Shit. Los, lass uns den angucken. Aber er hasste Superhelden. Ich eigentlich auch, aber der sah halt interessant aus. Also haben wir uns den angeguckt. Also dann Science-Fiction-Wikinger anschauen. Ja, anscheinend. Ja, richtig. Und dann haben wir uns dann den angeguckt und haben beide gesagt, der war gut. Der hat uns, also mir hat er gefallen. Ich fand ihn super. Er war spaßig. Und so habe ich ihn halt zum allerersten Mal gesehen. Ihr habt den auch im Kino gesehen zum ersten Mal? Yep. Yep. Nice. Wie fandet ihr ihn damals, als er rauskam? Super. Richtig gut. Und wie fandet ihr ihn heute, als er nochmal angeguckt habt, vor ein, zwei Tagen oder heute? Wie findet ihr, hat er sich gehalten? Tatsächlich ziemlich gut, vor allem ohne irgendwie was bei Podcasts vorzugreifen. Nach Thor 4 hat es unglaublich gut getan, den anzuschauen. Das stimmt allerdings, ja. Weil er halt ein viel angenehmeres Pacing hat. Dass die Figuren sind tatsächlich plötzlich wieder sympathisch, allen voran die Hauptfigur. Und die Story macht einfach wieder Spaß. Es ist eine einfache Origin-Story, ja, auf jeden Fall. Wie schaut es bei dir aus, Markus? Wie sagst du zum Vergleich? Ich fand ihn tatsächlich im Vergleich zu damals ein bisschen schwächer. Ich habe jetzt den neuesten Thor aber auch noch nicht gesehen. Du Glücklicher. Aber tatsächlich ein Vergnügen, ihn zu gucken, wenn er auch eine Spur minimal zu lang war. Also bis sich wirklich actiontechnisch was bewegt hat. Ja, die haben halt sehr, sehr viele Figuren eingefügt. Was aber super war, es sind viele Figuren eingefügt, aufgebaut worden. Du hast halt richtig gemerkt, die bauen jetzt nicht einfach den Thor für einen Film auf, sondern wirklich für was Größeres. Ja, das hast du tatsächlich gemerkt, bestimmt. Also Thor, wie gesagt, also ich habe ihn auch nochmal gesehen gehabt vor ein paar Wochen und dann in dem Vergleich, ich habe ihn mehrfach gesehen über die Jahre. Ich finde ihn immer noch ein sehr, sehr guter Film. Also in diesem Film werden mehrere neue Figuren eingefügt, unter anderem Thor, Loki, Hawkeye und Jane Foster. Das sind, glaube ich, die wichtigsten von allen. Coulson kehrt zurück. Coulson kehrt zurück, natürlich. Habt ihr den Marvel One-Shot gesehen? Es ist was Lustiges passiert auf dem Weg zu Thor's Hammer. Nee. Das ist nee. Nur ein 3-Minuten-Ding, wo du Coulson siehst, wie er an der Tankstelle einen Überfall verhindert. Und halt okay. Coulson einen auf Super Coulson macht. Das ist, ist auf Disney Plus, das ist sehr, sehr cool. Kann man sich ja nachher mal, schaue ich mir nach dem Podcast mal an. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Es gibt 3 oder 5 Minuten, das ist so. Er tankt, irgendwelche Leute überfallen das Ding, er beschmeißt einen mit einer Klorolle, macht so einen Action-Jump, tritt beide kaputt. Ja, du brauchst jetzt nicht 3 Minuten erklären, was passiert. Lass uns doch einfach anschauen. Ja, das ist klar. Okay, gut. Schaut nur Jan, ist super, ist richtig gut, kann ich nur empfehlen. Erstmals gab es, richtig vorgestellt wurde Thor in The Avengers. 1963, wurde wie gesagt erfunden von Stan Lee. Der erste und im ersten Mal kam er in einem Film vor, The Incredible Hulk Returns. Da wurde er gespielt von Eric Allen Kermer, der Little John gespielt hat in Männer in Strumpfhosen. Oh. Grandios. Der hat Thor gespielt damals. Echt ein Hühne, der Typ. Ja, ich habe den gesehen, ich erinnere mich noch daran. Oh Gott, der war furchtbar. 90s Cheese, Jesus Christ. Grauenhaft. Dann wurde halt Loki eingeführt. Loki gab es zum ersten Mal 1962 auch erstmal bei den Marvels aufgekommen. Der war der Hauptbösewicht von Thor, ist ja klar. Ist ein Shapeshifter, egal ob männlich oder weiblich. Das wurde aber auch schon klar in den Comics. Er hatte sehr oft war er in Cartoon-Serien dabei. Witzigerweise war er sehr oft ein Gegner von Spider-Man. Ich glaube, fast jeder Bösewicht ist Spider-Man schon gegengeworfen worden. Ja, ist ja auch der Punching Ball von Marvel, der olle Spider-Man. Ja. Yep. Wir wollen den neuen Film ausprobieren, Spider-Man. Ja, irgendwie schon. Der erste Film war Hulk vs. Thor. Das war, glaube ich, auch so eine Realverfilmung. Und ich glaube, das war auch wieder mit Eric Allen Kramer, soweit ich noch weiß. Dann gab es, mitten im Film kam plötzlich Hawkeye auf. Ich kannte die Figur nicht, als ich den Film damals gesehen habe. Ich wusste, wer zur Hölle ist das? Wieso läuft der? Der nimmt eine Knarre, der nimmt keine Knarre. Wieso nimmt der den Bogen? Das sind Hawkeye. Und warum wird der von einem Schauspieler wie Jeremy Renner gespielt? Ja, den kannte ich nicht. Zu ich muss Zeit, tatsächlich ich sagen, das ist mir beim Rewatch erstmal richtig bewusst geworden, dass da Hawkeye ist. Ja, das ist halt, Hawkeye. Es ist halt eine Nebenfigur, die niemanden auffällt und auch jedem egal ist, glaube ich. Der tauchte erstmals 1964 als Bösewicht auf und 1965 wurde er bei den Avengers rekrutiert. Wurde erfunden von Stan Lee. Ist ein sehr ofter Guest-Character und hat sehr, sehr viele Cartoon-Auftritte in Filme und wird halt hier gespielt von Jeremy Renner. Und eine der Hauptfiguren, die es auch noch gibt, ist Jane Foster. Die existiert auch schon sehr lange. Die ist seit 1962. Ist schon der Love Interest von Thor. Und das Witzige ist, Thor hatte damals es gab ja damals noch dieses, jeder braucht eine Secret Identity, also jeder braucht eine geheime Identität. Und Thors geheime Identität war Dr. Donald Blake. Ja, lol. Ja, Sie das war seine Doktor? Geheime Identität. Ursprünglich. Und 2014 war dann sie auch zum ersten Mal der weibliche Thor, wurde dann zu einer Valkyrie und die hat mehrere Comic-Serien, ist auch in mehreren Cartoon-Serien aufgetaucht und wird hier gespielt von Natalie Portman. Ja, dann zum Film selber. Den Film fand ich halt super. Er hat sehr viele gute Sachen eingeführt. Das erste, was ich geschrieben habe, war Jane Foster and Friends. Das war der ersten Dinge, die aufgetaucht sind. Nicht zu vergessen, wer hat Odin gespielt? Oh, der Schauspieler. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, Hannibal als Odin, perfekt. Was für eine Ausstrahlung, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, ohne Witz. Der hat es immer noch drauf. Es ist egal, wie alt der wird. Der hat eine Ausstrahlung, der Mann. Das ist echt beeindruckend. Ja, der war auch, glaube ich, das Beste in dem Transformers-Film, obwohl er nichts zu suchen hatte in dem einen Film. Der war in irgendeinem Transformers-Film dabei, warum? Naja, Paycheck. weil er einfach jeden Film besser macht. Ja, lange Haare, Thor, wie ich ihn nicht vermisse. Ja. Furchtbar. Wie die Frauen auf ihn abgegangen sind, mit diesen langen, wallenden Haaren. Und ich denke mir so, mein Gott. Ja, da war ich froh, als er später die lange Haare wenigstens zu so einem Wikingerzopf zusammengebunden hat. Also es ja, ist, ja, das ging ja noch, aber das war so... Ja, das sieht eher aus wie so ein Boyband-Mitglied, ja. Der Typ hat eine abartig tiefe Stimme auf Englisch. Der ist Australier, glaube ich, ne? Ja. Chris Hemsworth. Ja. Eine abartig tiefe Stimme auf Englisch. Richtig, klingt richtig gut. Der Deutsche, obwohl Tommy Morgenstern ein guter Sprecher ist, aber der hat doch eine etwas hellere Stimme, ja. Er hat eine etwas hellere, ja. Aber dennoch haben sie ganz gut gemacht. CG Skarrt, also CGI Asgard, sieht noch okay aus, finde ich. Es fällt zumindest nicht negativ auf. Es fällt nicht negativ auf, ja. Seine Freunde sind da aufgetaucht. Lady Sif unter anderem, das ist die eigentliche Geliebte von Thor. In der offiziellen Saga, glaube ich, Lady Sif. Zwischen My Odie Sense is tingling. Ach so, ja, wo die versuchen, diesen Stein zu klauen. Und der Odie steht dann, My Odie Sense. Ich ernenne dich zum. Ja, genau. Die Eisriesen. My Odin Senses. Tingling, richtig, ja. Genau, finde ich gut, das muss ich mir merken. Dann Thing goes bah! Wo diese komische Metallding. Ja. Der Destroyer heißt er, glaube ich, ne? Destroyer heißt es, glaube ich, ja. Thor ist echt ein krieghungriges Arschloch in diesem Film, habe ich geschrieben. Am Anfang. Ist er? Ja, am Anfang. Es ist der will sofort die Frostriesen verkloppen gehen, obwohl Odin ihn zur Weisheit treiben will. So, yo, ein Krieg würde jetzt nicht zu nichts führen. Wir wollen diesen brüchigen Frieden lieber erstmal aufrechterhalten und schauen erstmal. Ja, und wer kommt um die Ecke mit seinen Rehäuglein und blickt erstmal richtig schön in die Kamera mit dem wohl einfühlsamsten Gesichtsausdruck, den du dir vorstellen kannst, wie ein Reh, das gleich geschossen wird? Tom Hiddleston als Loki. Fantastisch gespielt. Zu diesem Zeitpunkt ist er noch gar nicht so hardcore drauf. Doch, er manipuliert. Doch, er manipuliert ihn direkt. Ja, natürlich. Er manipuliert ihn von Anfang an. Ja, du müsstest dich doch gegen Vater auflehnen dafür, Zwinker, Zwinker. Moment, stopp. Ja, genau. Ich möchte kurz relativieren. Er ist noch nicht so hardcore böse drauf im Sinne von, er macht das einfach, weil er böse ist und weil er jemandem wirklich reinwürgen will. Ja, das stimmt. Er ist einfach auf seinen Bruder eifersüchtig. Und er will irgendwas für Asgard tun am Anfang. Nein, er ist nur gut. Er will Kalif sein, statt des Kalifen. Er will halt einfach seinen Bruder. Er will seinen Bruder halt heimlich entthronen, um selber oben zu stehen. Ja, aber er will aber nicht, dass seine Freunde alle sterben. Deshalb kommt er ja mit und beschützt sie ja auch. Aber auch mit der Motivation, und das kommt im ersten Film noch rüber, mit der Motivation, er will eigentlich auch seinen Vater stolz machen. Ja. Und will ihm beweisen, er ist der bessere König. Mit dem, was er sich selbst einredet, er will auch noch für Asgard was Gutes tun. Er will Asgard beschützen vor Thor, dem kriegswahnsinnigen, hirnlosen Muskelprotz, und dann vor den Eisriesen. Deshalb ist er auch so schockiert, als Thor dann plötzlich verbannt wurde. Das wollte er selber auch nicht. Richtig. Nein, er will ja sogar ganz kurz auf Odin zugehen und sagen, Vater, das muss doch nicht. Und dann schreit ja Odin ihn einfach an, so quasi halt die Klappe. Ja. Es ist halt typisches Loki-Ding. Er manipuliert unglaublich gut und er manipuliert unglaublich gern. Und ich finde halt auch dieser besorgte Gesichtsausdruck von ihm. Es ist halt kein Wunder, dass sich jede Frau in dem scheiß Planeten in den Kerl verknallt hat. Ohne Ende. Ja. Was ich sehr interessant fand, ist, die Frostgiant-Idee von Loki wurde komplett fallen gelassen. Falls ihr euch daran noch erinnert. Ja, Ich schätze mal, das wurde fallen gelassen, weil die Figur so unglaublich beliebt geworden ist. Ja, und was ich schade fand im Film, dass mit so einem Nebensatz abgetan wurde, dass dieser Einfall der Eisriesen eigentlich nur von Loki war als Spaß. So wie Loki, also dieser Abgott Loki auch, ist der Gott des Chaos und des Schabernacks. Weil Loki wird, je länger die Thor-Filme dauern, immer nur noch zum Gott des Chaos. Aber mit dem Schabernack hat es immer weniger zu tun. Und dort, im ersten Movie, kriegt er wenigstens noch Schabernack. Ja, das war doch eigentlich nur Spaß, die da reinzulassen, damit mein blöder Bruder nicht seinen großen Auftritt kriegt. Ja. Ja, aber ich finde es halt dennoch, die Idee, dass er eigentlich ein Frostgiant ist, wurde halt komplett weggeschmissen. Ja. Ich schätze mal, wie gesagt, er wurde halt zu populär. Der Spruch, den Odin auf den Hammer aufgewendet hat, er zählte immer noch, deswegen konnte Jane zu Thor werden. Ja, der Spruch, den er gesagt hat, nur jene mit reinem Herzen darf dich führen. Dieser Spruch, den hat er nie rückgängig gemacht. Jemand, der sich deiner Macht als würdig erweist, soll die Kraft von Thor bekommen. Richtig. Deshalb gibt es ja später noch die legendäre Szene, über die wir da dann noch sprechen, wenn alle versuchen, den Hammer hochzulegen. Oh Gott, die Szene ist so geil. Ich liebe die Szene. Dann habe ich noch gesagt, Stanley Cameo als Truckfahrer. Yes. In genau dieser Szene. Das ist geil. Eines der geilsten Cameos. Hab ich ihn erwischt? Ja, das ist so gut. Ja, sehr schön, wie Thor zweimal angefahren wird. Ja, am besten ist eigentlich das zweite, wo sie eigentlich nur so einen halben Meter rückwärts fährt und der trotzdem erstmal komplett umgesammelt wird. Was haben wir noch geschrieben? Loki, du alter Manipulator. Und another! Ach ja, noch ein! Bam! Noch ein! Das war lecker, ich wollte noch einen. Da sagt das so, hab ich doch. Hab ich doch. Nichts mehr zu trümmern. Er ist sehr naiv, was auch so schön ist in der neuen Welt. Das ist super. Wo auch in den Petladen reinkommt. Mm. Ich brauche ein Pferd. Wir haben hier keine Pferde. Dann irgendwas, das ich reiten kann. Wir haben eine kleine Welt. Das ist auch sehr gut. Wie unglaublich naiv der Kerl ist. Er ist halt ein hirnloser Muskelprotzkrieger. Ja, absolut. Er ist tatsächlich Muskelprotz. Zum ich mag aber auch, wenn er im Krankenhaus ist und der so, ihr könnt den mächtigen Tor nicht aufhalten, Spritze in den Hintern, K.O. Mit dem Taser, und weg ist er. Du magst es nicht, den mächtigen. Nächstes Mal taserst du ihn, wenn er im Truck ist. Sehr gut fand ich auch. Ja, genau. Sehr gut fand ich auch, wie die Leute gesagt haben, da ist ein Satellit abgestürzt. Satellit, hat da keiner von euch einen Hammer gesehen? Das ist ein Hammer, kein Satellit. Ja, das ist irgend so ein Satellit abgestürzt. Aber ich fand das so geil, diese Szene, wo die sich da versammelt haben, um diesen Hammer hochzuheben. Der eine so, erstmal typisch amerikanisch, direkt ein Barbecue aufzumachen. Ja. Fantastisch. So geil. Also einfach. Ja, insgesamt immer dieses typisch amerikanische, der schubst den dann erstmal weg, süffelt sein Bier aus und dann ran an den Hammer. Ja, hold my beer. Ja. Ich fand das so geil. Der eine Typ steht da mit Musik und erstmal schön Barbecue aufgemacht. Ja, vor allem die Musik. Ja, ja. If you got a problem, Amis. Tell me what it is. Herrlich. So gut, so gut. Oh, Odin's Sleep. Ja, I love Odin's Sleep. Oh Gott, ja. Oh. Es gibt nichts Besseres als Odins Schlaf. Kennt ihr das, wenn er so euch hinlegt und sagt, ich gehe ein bisschen schlafen und schlafe zu 14 Stunden durch? Ja. Oh, geil. Und wenn du dann wach wirst, was für ein Datum haben wir heute? Und ich finde, zur Hölle bin ich. Odin hat hier jedem Elternteil, dessen Kind adoptiert hat, was Wichtiges gelehrt. Wenn du keinen Bock auf dieses Gespräch hast, werd einfach Odins lieb. Du einfach so, als hättest du eine Herzattacke und leg dich schlafen. Das ist eigentlich der wichtigste Parenting-Tipp. Vater, bin ich adoptiert. Odin's Sleep. Sehr gut. Muss man sich merken, auf jeden Fall. Absolut. Der Loki-König-Helm ist immer noch so bescheuert und ich liebe ihn. Ich finde ihn so geil. Dämlichen Hörnern, es ist so geil. Ja, es ist fantastisch. Das ist auch. Das muss man aber auch Hiddleston lassen, dass er nicht gesagt hat, den ziehe ich nicht auf, sondern ich gesagt habe, ja damit. Nee, der embraced ja die Rolle richtig, der lebt die Rolle ja. Ja, der wo lebt bei die der, Rolle. Bei der Comic-Con war und auch wirklich da das gelebt hat, wirklich, wo er in Kostüm auf das Panel kam und da wirklich, I am Loki of Asgard und dann haben alle seinen Namen geschrien und er hat das richtig genossen, ja. Ja, das ist ja seine Rolle, mit der er, glaube ich, richtig groß geworden ist. Das ist die Paraderolle für ihn. Ja, er hat auch sonst keine so erfolgreiche Rolle wie die. Das ist aber auch so, also er könnte sozusagen, er genießt es, weil das eine Rolle ist, die er erstens gerne spielt. Zweitens hat er, glaube ich, sogar mittlerweile Mitspracherecht, was die Rolle angeht, weil es seine Figur ist, wie er sie spielt. Und der genießt es richtig. Das ist ihm egal, ob er getypecastet wird. Er ist Loki, es juckt ihn nicht. Ich hoffe, ja, der hat von Disney jetzt genug Geld bekommen, das kann ich mir geil sein. Ja. Ich hoffe nur, dass dem Schauspieler nicht das gleiche passiert wie William Shatner. Eine Paraderolle, wirklich eine lange Zeit gespielt und dann irgendwann nur noch auf Comic-Cons für diese Rolle. Genau, dann kommt er so in 40 Jahren auf die Comic-Con und du musst $300 für sein Autogramm bezahlen. Richtig. Genau. Naja, Katastrophe. Thor und Jane haben eine unglaublich gute Chemistry. Du könntest echt meinen, dass die sofort übereinander herfallen würde, wenn die Kamera aus ist. Es ist so, egal wie sie sich gegenüberstehen, du hast echt so das Gefühl, die springen sich gleich an. Ohne Witz, aber zu dem Zeitpunkt war der Chris Hemsworth, glaube ich, sogar schon verheiratet. Was ja in Hollywood im Prinzip egal ist. Wollte ich gerade sagen. Verheiratet. Sagt, war bei Mr. Mrs. Smith auch noch verheiratet. Ich dachte, das ist eine Grundvoraussetzung in Hollywood, um mit irgendeinem Schauspielpartner in die Kiste zu steigen. Ich glaube auch, ja. Hammer sagt nein. Das ist da, wo er rein rennt und versucht, diesen Hammer zu ziehen. Ja, vor allem wie die Musik so anschwillt, wie alles anschwillt und er mit dem breiten Grinsen den Hammer seine Muskeln anschwillen. seine Muskeln anschwillen. Ja, vor allem der Hocker steht da oben. Der Film wurde auch nur für Frauen gemacht. In seinem nassen T-Shirt, mit dem Matsch, mit allem, mit angespannten Muskeln. Also mehr für Frauen konntest du das nicht drehen. Und die Östrogene strömen durch die Luft. Und dann passiert nichts. Du meinst Testosteron, nicht Östrogen. Nee, meine ich ja. Und dann fällt er halt um und es passiert gar nichts. Und dann kommt er wieder, der olle Loki. Böser Loki. Und da habe ich geschrieben, Loki Manipulator-Counter. Aber immer noch nicht böser Loki. Er glaubt immer noch, er tut das für Asgard. Ja, das stimmt allerdings. Nein, da wollte er ja ihn fernhalten. Da hat er ja Thor verarscht. Da hat er ihm gesagt, nein, Vater ist tot. Du bist schuld, nicht ich. Er hat niemals etwas gesagt, was gelogen war. Er hat nur nicht die Wahrheit gesagt. Nee. Im Prinzip der, schon, der ja. Vater der war so gut wie tot und es war irgendwo, hätte man die Worte der Mutter auch so interpretieren können, dass Mutter nicht möchte, dass Loki ihn mit zurücknimmt, weil die Mutter sagte ja, Vater denkt sich immer etwas dabei. Das hat sie gesagt, ja, als Loki schon ihn gefragt hat. Also ganz gelogen ist es nicht. Er ist ein perfekter Manipulator, weil er lügt nicht. Er biegt die Wahrheit. Vater denkt sich was dabei. Aha, er hat sich schlafen gelegt, weil er sich da was bei denkt. Okay, alles klar. Und Thor und sein Hammer auf die Erde geschickt. Der wusste schon, die gefällt mir so als Schwiegertochter. Schutz. Ist sich Heimdall, der alles sieht? Odin kann es, glaube ich, nur spüren, oder? Ist Heimdall, er hat Odin Supermächtig? Senses. Das ist ein Charakter, den du vergessen hast, übrigens. Heimdall ist auch... Oh, Heimdall, stimmt, ja. Heimdall hat einen der geilsten Sätze in dem ganzen Ding. Mein Lieblingssatz in dem ganzen Film ist, dann muss ich dir jetzt nicht mehr gehorchen. Ja. Ja. So geil. Ich liebe diese Szene. Weil Heimdall ist so ein loyaler Mensch seinem König gegenüber, egal wer der König ist. Oh, wer hat den gespielt nochmal? Idris Elba. Fantastisch gespielt von Idris Elba auch, ja. Ist auch großartig. Ist auch sehr geil. Die Augen, das ist mir jetzt das wieder aufgefallen, weil ich God of War gespielt habe tatsächlich. diese hellen Augen, die er hat, das sind Augen, mit denen er in die Zukunft sehen kann. Mhm. Mit denen er alles sehen kann. Das sind ja sehr geil. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut geschrieben. Ich glaube noch irgendwas, was ich auch noch super fand, wo er denen das Schwert entgegengeschmissen hat. So, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Du, ich habe den Befehl, den Bifrost sich zu öffnen. Das heißt aber nicht, dass jemand anderes ihn nicht öffnen darf. Richtig, und schmeißt ihn das Ding zu. Tschüss. Der biegt sich die Wahrheit auch zurecht, ne? Ja, ich fand das super. Das habe ich noch geschrieben. Loki Backstab, diesmal gegen die Frostgiganten. Das war so klar. Das war, als es einen auf Helden macht. Fand ich die geilste Manipulationsarie ever. Wie er diesen Frostkönig da manipuliert. Ja, das fand ich auch super. Ja, ich war auch vorhersehbar, dass er den umbringt, nur als Held dazustehen. Das ist ja das, was er will. Um seinen Plan nochmal den letzten Schliff zu geben. Ja. Um seinen Plan nochmal den letzten Schliff zu geben. Metzaufen gegen Thor, jeder würde verlieren. Ja. Ich glaube auch, ja. Wo ich so lachen musste, war Xena, Jackie Chan und Robin Hood laufen hier gerade durch die laufen. Da musste ich so lachen, das war so geil. Xena, Jackie Chan und Robin Hood. Und Robin Hood laufen hier gerade durch die Der Dicke von denen ist mein Spirit Animal, habe ich geschrieben, der ist super. Er ist nur am Fressen. Wenn ich Stress habe, dann esse ich halt. Was hat er gegessen? 2 Wildschweine, 3 Fasane und was weiß ich nicht alles. Deine Sorge hat dich nicht davon abgehalten, das alles zu verdrücken. Ha, mein Appetit hat doch nichts mit meiner Sorge um Tod zu tun. Wie sind die Feindal, Hogan und Volkstag? Die Namen hätte ich jetzt nicht gehabt. Volkstag. Der war sehr, sehr cool. Die sind richtig cool, auch, ja. Ja, dann hat auch wieder der Laserdude go. Brrr. Und die haben alle keine Chance. Alle keine Chance. Das ist komplett durch die Gegend geschleudert. Ich mag es, wie die den so entgegenschleudert, der einfach so wegfliegt wieder. Für Asgard! Das war die auch gut. Thor zeigt Reue, habe ich noch geschrieben. Und mit der Macht der Liebe kehrt er zurück. Aber sie sind doch Freunde. Bloß auf. Habt ihr übrigens gesehen, genau, dass Jane im finalen Akt so ein T-Shirt anhat, das so aussieht wie hier das Maskottchen in der Loki-Serie? Echt? Ja, es ist nicht die Uhr, aber es ist halt eine Sonne, aber die hat genau 1:1:1 das gleiche Lächeln, das gleiche Gesicht, das kann kein Zufall sein. Ha, interessant. Das Maskottchen von dieser Zeitforce oder wie auch immer die hieß. Das war Miss Time, glaube ich, hieß sie. Ja, genau. Vielleicht hat daher auch Odin seine Senses. Wir sind da was auf der Spur. Das verbirgt sich eigentlich hinter der Augenklappe. So ein kleiner Monitor, wo ihm die Time Police Officer da immer so ein paar Infos zuschustert. Genau, das kann genau, sein, genau, ja. Das ist immer so Mobius mit den Nachrichten. Okay, wir haben da ein Problem im Planetensektor 43, mit dem wir nicht klarkommen. Thor, schick mal deine Armee los. Oh, my Odin senses. Deshalb drückt er auch immer auf sein Auge da rein. Ich spüre was. Ich spüre was und hörst so Nachrichten. Deswegen schläft er die ganze Zeit. Er muss seine Batterie aufladen für den Auge. Genau, die Augenklappe ist nur an Strom angeschlossen. Er pennt einfach nur. Oh. Deswegen so Tor auf die Erde, um nur das Ladegerät zu holen. Jetzt verstehe ich. Wir müssen das Drehbuch an die Loki-Serie schicken. Ich fand das super, wie er halt kaputt gedrescht wurde und natürlich mit der Macht der Liebe kehrt er zurück. Ja, vor allem, er wird sich kaputt gedrescht. Er kriegt eine Ohrfeige und liegt schon tot auf dem Boden. Richtig, ja. Ja gut, er ist halt da menschlich. Da ist er halt menschlich. Das heißt, ja, aber warum hat er da zum Trinken die Ja, ich wollte es gerade sagen. Aber saufen kann er natürlich, obwohl er keine göttlichen Kräfte hat. Ja, der hat eine harte Leber, was würdest du machen? Du, es ist amerikanisches Bier, es besteht ja aus Wasser. Also, ja, gut, okay, das Argument nehme ich an. Also, das ist im Prinzip eh egal. Ich finde es schön, dass er Reue zeigt, dass er sagt, ja, ich wollte das alles nicht und so weiter. Das ja, ich opfere, nimm mein Leben, aber verschone die anderen, ja. Bitte, Loki, nimm mein Leben. Loki zögert dann so, fuck it. Fand ich aber geil, wie er das Ding dann. Ist so doof zu wissen, dass er nicht weiß, was passiert, wenn Thor reuend zurückkehrt. Das ist halt eins der witzigsten Szenen in Teil 3, aber dazu kommen wir noch. Nee, ich mochte aber die Szene, wo er dann seinen Hammer zurückkriegt, wo erstmal der Hammer so langsam sich hebt und dann loszischt. Und dann ist es Zeit zu verwandeln und dann kann der Power Ranger Thor dann endlich gegen den Megazord antreten. Ja, irgendwie schon. Thor-Transformation. Zeit zu verwandeln. Oh, ja, er kriegt doch ein komplett neues Outfit. Er hat sich wirklich verwandelt. Ja, wie geil ich es gefunden hätte, jetzt wo du sagst, wenn er da so genau wie diese Mega-Roboter bei den Power Rangers früher so durch die Sturmwolke durchgeht und dann wird er auch noch größer. Oh, und ist genauso groß wie dieser Metallding. Aus dem Boden ausbricht, anfängt zu rennen. Oh, das wäre so gut gewesen. Und die Rüstungsteile kommen alle von diesen anderen vier Typen. Boah, das wäre so geil gewesen. Dann am Ende springt er nach oben und dann leuchtet's rosa und er dreht sich und alles glitzert. Und dann siehst du, wie ihn überall die Dinge anpassen, wie bei Sailor. Das wäre fantastisch gewesen. Oh, das wäre super gewesen. Ja, dann hast du den grünen Power Ranger, der noch bei den Bösen ist, nämlich Loki, gegen den er dann im Finale noch antreten muss. Habe ich endlich auch mal wieder die Power Rangers mit ins Spiel gebracht. Beginn von Toloki Death Counter 1. Fake Death Counter von Loki. Er stirbt ja wieder mal. Auf der Regenbogenbrücke, Auf der Regenbogenbrücke fällt er ja nach unten, weswegen er zerstört wird. Da müssen wir aber so eine Strichliste führen, ja. Loki ist der Gott, der für Kakerlaken verantwortlich ist. Nicht tot zu kriegen. Nee, wirklich nicht. Dann habe ich noch geschrieben, Director war Kenneth Branagh. Branagh, der unter anderem am meisten bekannt ist, er glaube ich, als Gilderoy Lockhart. Nein, er ist am bekanntesten als Gilderoy Ficktart, bitte, ja. Gilderoy Ficktart. Gilderoy Lockhart in Harry Potter 2 hat er gespielt. Und in der Kammer des Schreckens, ja. Und Regie geführt gleichzeitig auch noch. Mhm. Die jetzigen Filme, die er macht, sind Mord im Orient Express, der sehr, sehr geil war. und Tod auf dem Nil, der auch gut war, finde ich. Ja, aber lange dann, nicht so gut wie Mord in Orient Express, aber das liegt auch daran, dass Mord in Orient Express halt auch einfach die bessere Geschichte ist. Ja. Ja, eindeutig. Und dann ansonsten die Szene nach dem Abstand, Dr. Selvig wird der Stab gezeigt. Oh, ich liebe sie. Nee, Quatsch, nicht der Stab gezeigt, der Tesseract gezeigt. Genau. Und man findet raus, dass er besessen ist. Ich und auch liebe der Tesseract wird zum ersten Mal gezeigt. Na, das schauen wir uns doch mal an. Ich liebe es, wie Loki dort einfach wieder auftaucht. So voll, ja, voll random einfach. Und ab dem Zeitpunkt ist die Verwandlung von Loki, fand ich, auch abgeschlossen von jemandem, der irgendwie noch so 10% an seine Heimat denkt, an seinen Vater denkt, zu ihr wollt mich alle nicht, also manipuliere ich euch. Ja. Und jetzt möchte ich gerne alle von euch die komplette Erde auslöschen, weil... Ich mochte aber auch den Spruch von Samuel L. Jackson. Sie beeindrucken Leute, die weitaus klüger sind als ich. ich dachte schon, man bringt mich hier runter, um mich zu töten. Vor allem Samuel Jackson grinst nicht mal. Der guckt ihn einfach nur an. Nein, der grinst nicht mal, er guckt ihn einfach nur an. So. Und Samuel guckt ihn nur so. Entschuldigung, ich wollte nur Witz machen. Auf jeden Fall, wenn ich ihn bewerten müsste, würde ich tatsächlich sagen, das ist eine gute 7 von 10. Ah, ich bin schon bei einer 8 eigentlich. Ich mag den Film schon echt sehr. Du bist schon bei einer 8. Kann ich verstehen, ja. Also bei mir ist es tatsächlich eine solide 7 von 10. Er ist nicht unglaublich langweilig. Er ist, finde ich persönlich, aber auch nicht zu lang. Finde ich. Ich finde ihn tatsächlich eigentlich perfekt. Ich fand ihn tatsächlich etwas langgezogen jetzt beim zigten Rewatch. Ich würde ihm tatsächlich so 6,5 und wenn wir keine 0,5 machen, aufrunden zu 7. Das ist aber eine aufgerundete 7. Ja, lass mal bei normalen Zahlen tatsächlich. Dann aufgerundete 7. Alles klar, wunderbar. Ja, dann, ja. Wie gesagt, der ist immer noch ein guter Film, den kann man sich immer noch reinziehen. Er hat immer noch die bescheuertsten Kostüme überhaupt. Es war das erste Mal, dass die Kostüme richtig comic-akkurat waren, glaube ich. Hallo, ja, hallo Thor, ja. Mit diesem roten Umhang, wie er mit dem Arm nach oben, auch wenn der Hammer dran hängt, fliegt wie Superman. Stimmt, da dreht er den Hammer noch nicht wie ein Helikopter zum Fliegen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, Hand hoch und er fliegt. Und wir haben ein schönes Zitat vergessen. Ah, hallo Coles Sohn, ich bin jetzt einer deiner Verbündeten. Ah ja, stimmt, Coles Sohn. Oh, wo kam das vor? Das habe ich ganz vergessen. Coles Sohn, fand ich super. Finde ich bis heute als super. Als Coulson dran stand und Thor doch endlich mit seinem Hammer und seinem neuen Power Ranger Outfit kam. Sie müssen uns einiges erklären, Donald. Ah ja, stimmt. Ja, das habe ich. Hör zu, Coles Sohn. Ab heute zähle ich zu deinen Verbündeten. Aber gib Jane ihre Sachen dir. Ja, die waren ja auch nur geliehen. Geben Sie ihm die Sachen zurück. Stimmt, war nur geliehen. Hust. Ah. Der gute Coulson. Ah, wie sehr ich ihn vermisse. Er war eine großartige Figur gewesen. Der wird im MCU furchtbar vermisst. Ja, der wird auch im MCU furchtbar vermisst. Aber wenn man sich die furchtbare Serie angucken möchte dazu, da ist er sehr präsent. Das spielt ja eigentlich, nachdem Coulson eigentlich schon nicht mehr da war. Also das ist für mich generell kein Kanon, schon. Das ist Blödsinn. Nee. Jungs, ich danke euch dafür, dass ihr hier wart für Thor. Immer wieder gerne. Immer wieder gern. Ich hoffe, jetzt teilen sie sich schon den Spruch, mein Gott. freut euch schon auf nächstes Mal, wenn wir endlich über Captain America reden. Ich freue mich da auch schon drauf. Und ich sage damit, ihr heute, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.